Dieser Vortrag soll versuchen, einen Einblick in die historischen Wurzeln und die Funktionsweisen des Anti-Amerikanismus zu bieten. Ich werde versuchen, drei Punkte relativ kurz abzuhandeln. Also dieser Vortrag wird viel kürzer als mein erster heute Morgen. Einmal über die Geschichte und den Anti-Amerikanismus in Deutschland anhand eben der historischen Entwicklung und an dem unterschiedlichen Verhältnis zu Recht und Staat. Dann den Anti-Amerikanismus des politischen Islam nochmal bestimmen und eben die Verschmelzung des Anti-Amerikanismus und des Antisemitismus im Feindbild Israels. Erstmal eben zu Anti-Amerikanismus in Deutschland und der Geschichte. Seit dem 19. Jahrhundert ist vor allem in Deutschland die Vorstellung von den USA als bürgerlicher Gesellschaft ohne das, was in Deutschland unter einem Staat verstanden wird, weit verbreitet. Für Hegel zum Beispiel besteht der Grundcharakter der amerikanischen Nation in der Richtung des privaten Mannes auf Erwerb und Gewinn, in dem Überwiegen des partikularen Interesses, das sich dem Allgemeinen nicht zum Behufe des eigenen Genusses zuwendet. Das hieraus folgende Recht ist dabei nur noch formelles Recht, aber diese Rechtlichkeit ist ohne Rechtschaffenheit und so stehen denn die amerikanischen Kaufleute in dem üblen Ruf, durch das Recht geschützt zu betrügen. In dieser Vorstellung von Hegel, vom amerikanischen Recht und dem Bild des amerikanischen Kaufmanns finden sich dieselben Vorstellungen, die dem Antisemitismus zugrunde liegen, wieder. Für Hegel wären die USA daher erst dann mit europäischen Staaten zu vergleichen, wenn anstelle der partikularen Interessen der Individuen ein organisches Gebilde tritt. Es muss allerdings betont werden, dass diejenigen, welche dem Ressentiment gegen die Amerikaner und gegen die Juden zu dieser Zeit freien Lauf ließen, durchaus zwischen den USA als Land ohne Souverän und den Juden als Volk ohne Land unterschieden. Gerade das Bild der Anti-Amerikaner wandelt dabei zwischen einer Identifizierung mit den vertriebenen und ermordeten Indianern und der Vorstellung von den Amerikanern als sich den Indianern annäherndes und damit auch kulturloses Volk. So ist die dem Amerikanern vermeintlich ureigene Jagd nach dem Geld für Nietzsche das Resultat einer Vermischung mit der indianischen Kultur, denn es ist, wie er es ausdrückt, eine indianerhafte, dem Indianerblute eigentümliche Wildheit in der Art, wie die Amerikaner nach Gold trachten. Die Bedeutung, die der Anti-Amerikanismus in Zukunft besitzen sollte, war aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden. Erst mit der eindeutig gegen die Nationalsozialisten gerichtete Politik der USA tritt das antiamerikanische Ressentiment vollständig hervor und verschmilzt schließlich fast vollständig mit dem antisemitischen Ressentiment. Es ist durchaus plausibel zu behaupten, dass die Vorstellung von den USA in Deutschland anders ausgesehen hätte, wenn diese sich statt zu einer antifaschistischen, zu einer antijüdischen Haltung entschlossen hätten. Gerade in der ständigen Kritik der Unterstützung Israels durch die USA kommt die Verschmelzung von Anti-Amerikanismus und Antisemitismus zum Ausdruck. Zwar gab es durchaus von den USA geführte und mitgeführte Kriege, wie die in Vietnam oder Jugoslawien, die zu kritisieren sind, doch hat diese Gewaltpolitik der USA nichts zu schaffen mit der Nahostkrise, wie es Jean-Marie ausdrückte. Die USA sind, wie auch die Juden, von Anti-Amerikanern und Antisemiten dazu auserkoren, das Ausgreifen einer grenzenlos angelegten bürgerlichen Gesellschaft zu verantworten. Sowohl die Juden als auch die USA werden dafür verantwortlich gemacht, dass die vertraute und traditionelle Welt der Menschen von einer modernen und globalen Gesellschaft immer mehr aufgelöst wird. Die regressive Sehnsucht nach einer vermeintlich besseren, einfacheren und natürlichen Weltordnung findet in der antisemitischen und in der antiamerikanischen Projektion ihren Ausdruck. Trotzdem fallen Anti-Amerikanismus und Antisemitismus nicht in eins, obwohl der Anti-Amerikanismus immer mit dem Antisemitismus vermittelt ist. Der Unterschied zwischen beiden Ideologien besteht darin, dass im Antisemitismus die Juden als abstrakte Macht projiziert werden, die überall im Dunkeln operiert, während die USA einen realen Ort für die Amerikaner darstellen. So führt der Antisemit und Theoretiker des Nationalsozialismus Rosenberg aus, dass das gesamte öffentliche Leben der USA von der Politik über die Presse bis zur Wirtschaft und Arbeiterschaft in der Hand der Juden ist. Wie alle antisemitischen Demagogen setzt er auf das Einverständnis seiner Leser und verzichtet auf jegliche Belege zugunsten von kryptischen Formulierungen und Aufzählungen. Anders gesagt, also die Juden werden von den Antisemiten mit der abstrakten Macht des Geldes und des Kapitals gleichgesetzt, während im Anti-Amerikanismus die USA als einzige Gesellschaft, in der nur das Geld regiert, fantasiert werden. Der Wahn, der hierin zum Ausdruck kommt, liegt auf der Hand. So kann nicht bestritten werden, dass die USA immer von einem Souverän regiert wurden, als auch, dass alle modernen Staaten in erster Linie die Voraussetzung der Kapitalakkumulation zu erhalten haben. Die antiamerikanische Projektion heftet sich letztlich an das unterschiedliche Verhältnis, welches europäische Staaten und die USA zum Recht haben. Für die europäischen Staaten ließ sich das Recht, in ihnen zu leben, von der Abstammung, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft oder dem Ort der Geburt ableiten. Ein Land wie die USA, das auf Einwanderung von Massen aufgebaut ist, kann sich nicht so einfach auf dieses Modell berufen. Der amerikanische Bürger ist daher Angehöriger staatlicher Institutionen und eben nicht Teil eines auf Blutlinien etc. sich berufenden Zwangszusammenhangs bzw. Zeugungszusammenhangs. Selbst die Religion wird privatisiert, auch wenn sich der Souverän selbst durchaus auf Gott bezieht, kann nicht von einer Staatsreligion gesprochen werden. Das Religiöse wird nach Gutdünken zurechtgemacht. Wird aber der Staat und damit das Recht nicht auf einen vermeintlich natürlichen Zusammenhang zurückgeführt, dann tritt der universelle Charakter des Rechts zutage. An die Stelle des Opfers für die Gemeinschaft und der in den Staat zurückgedrängten bürgerlichen Gesellschaft tritt ein universelles Recht, das sich über die staatlichen Grenzen hinweg ausbreitet und in der UNO ihren Ausdruck findet. Gegen dieses universelle Recht, welches die USA zu verkörpern scheinen und welches sie gegebenenfalls durchsetzen, setzen die nationalsozialistischen Theoretiker wie der Antisemit Carl Schmitt, dass die Erde, Zitat Schmitt, dass die Erde immer größer bleiben wird als die Vereinigten Staaten von Amerika und dass sie auch heute noch groß genug ist für mehrere Großräume, in denen freiheitsliebende Menschen ihre geschichtliche, wirtschaftliche und geistige Substanz und Eigenart zu wahren und zu verteidigen wissen. Gerade in der Unterstellung, die USA seien eigentlich kein Staat, ähnliche Argumentationen finden sich ja auch immer in Bezug auf Israel, sondern nur der Vertreter eines universellen und bodenlosen Rechts, kommt ein Dualismus zum Vorschein. Wird den USA doch auf der einen Seite unterstellt, sie seien ein besonders rücksichtslos, sein Eigeninteresse verfolgender Staat, der sich dem Universalismus nicht beugt. Dabei wird übersehen, dass die USA, also trotz ihres universellen Rechtsanspruchs, immer auch ein Staat mit Eigeninteresse bleiben müssen. Die Abstraktheit der USA besteht für den Anti-Amerikaner in seiner vermeintlichen Nichtstaatlichkeit als Vertreter eines nichtvölkischen Menschenrechtsuniversalismus, dem eben dieser Universalismus und Mangel an Staatlichkeit vorgeworfen wird. Auf der anderen Seite wird dem Weltpolizisten vorgeworfen, er sei ein Staat mit eigenen Interessen und Sicherheitsbedürfnissen und somit nicht geeignet, das universelle Recht global durchzusetzen. Der Anti-Amerikanismus wirft folglich den USA beständig vor, dass sie nicht eingreifen und dass sie eingreifen. Nun war es kurz zum Anti-Amerikanismus im politischen Islam. Die in den muslimischen Gesellschaften des 20. Jahrhunderts stark ausgeprägte anti-westliche Haltung blieb bis heute eine ihrer identitätsstiftenden Säulen. Und mit dem fanatischen Willen, keinen jüdischen Staat auf arabischem Boden zuzulassen, gewann auch der Islam wieder an gesellschaftlicher Bedeutung. Die Befreiung vom Kolonialismus und der damit einhergehenden Durchsetzung eines globalen Weltmarktes als Konkurrenz souveräner Staaten ließ die muslimische Welt sich für einen Moment als geschichtsmächtig begreifen. Das Hochgefühl des Sieges über die westlichen Kolonialmächte stärkte dabei den Glauben an die Überlegenheit des islamischen Gesellschaftsmodells. Es schien den Gläubigen undenkbar, dass sie ökonomisch scheitern könnten. An dem unerfüllten Versprechen der Aufklärung, dass die Verfolgung des Eigeninteresses zum Wohle aller ausschlägt, muss der Versuch einer Verknüpfung von Islam und einer modernen bürgerlichen Gesellschaft endgültig scheitern. Denn die sich als naturwüchsig begreifende islamische Gesellschaft versteht sich als überlegenes Kollektiv und somit muss ihr das Verfolgen von Eigeninteressen immer dann als schädlich erscheinen, wenn sie nicht dem Allgemeinwohl dienen. Jegliches die Gesellschaft transzendierendes Moment geht dabei verloren. Der zurückgedrängte religiöse Glaube kehrt folglich in den islamischen Gesellschaften als regressiver Aberglaube jener Sehnsucht nach einem frommen Leben im kollektiven Elend zurück. Die Aufklärung schlägt um in ihr Gegenteil, der Wahnvorstellung vom geteilten Leid als halben Leid, in der schon dem Gedanken an individuelles Glück und Befriedigung der Verrat am Mitleidenden immanent zu sein scheint. So bedeutet der große Dschihad den Kampf der Gläubigen gegen ihre Schwächen und weltlichen Begierden und für ihr Verweilen auf dem rechten Weg. Da dem Islam in den Augen der Gläubigen aber schon seiner Bestimmung nach eine universelle Überlegenheit zukommt, können seine Niederlagen nur als das Werk äußerer und zersetzender Bestrebungen wahrgenommen werden. Das nicht begriffene Abstrakte wird dabei zwangsläufig personifiziert, scheinbar als dem bösen Willen derer geschuldet, die vom Glauben abfallen und sich dabei anmaßen, Herrschaft aus egoistischer Gewinnsucht auszuüben. Für die Islamisten steht fest, dass die Ungerechtigkeit, welche in Saudi-Arabien regiert, mit den USA zusammenhängen, was ziemlich absurd ist eigentlich. Die Vertreibung der Amerikaner von der arabischen Halbinsel wird dabei zur Voraussetzung für eine gerechte und wahrhaft islamische Gesellschaftsordnung erklärt. In den USA und den Juden findet diese gesellschaftliche Ohnmacht der Elenden schließlich das Gegenbild, das alles verkörpert, was einem selbst versagt geblieben ist und deshalb gehasst wird. Eben wie heute Morgen schon ausgeführt, Kosmopolitismus, Streben nach individuellem Glück und materiellem Wohlstand. Wobei die USA als die global agierende wirtschaftliche und militärische Großmacht den konkreten Feind darstellen, der unter anderem die Juden in Israel schützt, während die Juden die abstrakte Seite dieses Feindbilds darstellen, jene Seite, die hinter den Dingen steht und nicht zu greifen ist. Die Vorstellung der Antisemiten von der Rolle der Juden in der amerikanischen Gesellschaft wird im Zusammenhang mit den Anschlägen vom 11. September deutlich. Einer der Drahtzieher des Anschlags erwiderte auf den Vorschlag, einen Anschlag auf die jüdischen Viertel in Brooklyn zu verüben, damit, dass er lieber eine große Explosion machen wolle, statt mehrerer kleine in den jüdischen Vierteln. Die Mehrzahl der Menschen, die im World Trade Center arbeiten, sind ja bekanntermaßen aus seiner Sicht Juden. Nicht ein Hauch jener kalten, instrumentellen Rationalität der USA, mit der auch mal diktatorische Regime unterstützt werden, um ihre letztlich ökonomisch vermittelten weltpolitischen Interessen durchzusetzen, lässt sich im Islamismus ausmachen. Der Islamismus entspricht eher jener blinden Masse, als die Walter Benjamin die Deutschen beschrieb, mit tierischer Dummheit, aber ohne das dumpfe Wissen der Tiere. Die Verschiedenheit individueller Ziele ist der islamischen Welt belanglos geworden vor der Identität der bestimmenden Kräfte. Der Islamist kann sich nur noch dann als souveränes Subjekt denken, wenn er die Gemeinschaft der Korangläubigen an die Stelle setzt, die in Wirklichkeit doch das Kapitalverhältnis innehat. Doch das Kapital ist alles andere als ein konkretes Verhältnis zwischen Menschen. Vielmehr wird darin von dem alle Menschen verbindenden Interesse nach Individualität abstrahiert. Wird dieser Zwang zur abstrakten Gleichheit in den USA durch die Möglichkeit individuellen Glücks und Wohlstands zumindest für einige wenige, auf das aber alle hoffen bzw. von dem alle zumindest träumen können, abgefedert, ist für den Islamisten dieser American Dream schon der Albtraum, da gerade dieses individuelle Glück ein aus der repressiv abstrakten Gleichheit der islamischen Gemeinschaft hinaustreten bedeuten würde. Der Islamismus setzt statt auf das Versprechen von individuellem Glück auf eine breite Massenbasis. Diese erst ermöglicht ihm die negative Aufhebung der Klassengesellschaft. Negativ insofern, dass die Klassenverhältnisse fortbestehen, aber in der Gemeinschaft vermeintlich alle Mitglieder gleich sind. Ein ähnliches Phänomen findet man in der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft. Da die Gläubigen dabei ein und dasselbe Objekt an die Stelle des Ich-Ideals setzen und sich folglich vom Eigeninteresse verabschieden, heben sie ihr Ich negativ auf und begreifen sich nur noch als Teil der islamischen Glaubensgemeinschaft. Hiermit korrespondiert die Tatsache, dass für den Islamisten im Gegensatz zum Nationalsozialismus kein Führerbefehl mehr notwendig ist. Der Versuch, den islamischen Faschismus auf den Nenner Führer, wir folgen dir zu bringen, missversteht dessen Führungsprinzip vollständig, das vielmehr lauten müsste, Führer, gehorche uns, so werden wir dir folgen. Schon vage Formulierungen, formulierte Aussagen eines Bin Laden ersetzen dabei den direkten Befehl, dass sich jedes Mitglied des islamischen Kollektivs im Führer wiederfindet. Sein Führungsanspruch verdankt er schließlich der Tatsache, dass er nicht mehr beansprucht, als den gemeinschaftlichen Willen Ausdruck zu verleihen und dadurch die Allmachtsfantasien aller Gläubigen in seiner Omnipotenz in sich zu vereinigen. Im Objekt dieser libidinösen Bindung, dem Staat als Verwalter der prophetischen Ordnung, spiegelt sich der kollektive Wille der Massen wider. Die These, Deutsch ist, wer kapitalproduktiv arbeitet und politisch bis in den Tod loyal ist, die Joachim Buhn formuliert hat, trifft auch auf den Islam zu. In solcher Selbstaufopferung und Selbstverwertung für die Gemeinschaft findet auch die islamische Ideologie sich wieder. Damit verkörpert die Staatstheorie der Islamisten die barbarische Verwirklichung eines Sozialstaats als Verwalter des kollektiven Elends. Während im islamischen Recht immer die Gemeinschaft über das Individuum herrscht und von diesem jedes Opfer für die Gemeinschaft verlangt, ist das universelle Recht in den USA in erster Linie dazu da, um den einzelnen Subjekten zu ermöglichen, ihren individuellen Geschäften ungestört nachgehen zu können. Und die Gleichheit der Subjekte besteht in erster Linie darin, sich als gleichberechtigte Geschäftspartner gegenüberzustehen. Der islamische Geist, der in Form der medinensischen Gesellschaftsordnung der Scharia zum Ausdruck kommt, fordert dagegen die Obsorge als Elendsverwaltung ein, um diejenigen, die den Hass der Gemeinschaft durch das Verfolgen von Eigeninteresse auf sich ziehen, unbarmherzig abstrafen zu können. Die nichtige Existenz, einzelne Existenz wird dadurch kompensiert, dass das eigene Elend moralisch verklärt wird und alles das, was an die eigenen Versagungen erinnert, verfemt, verfolgt und vernichtet werden muss. Weltlichen Verlockungen, das heißt sexueller Freizügigkeit, sinnlicher Genuss überhaupt, sowie individueller Selbstverwirklichung wird der Dschihad erklärt. Gerade die USA gelten den Islamisten als der Ort dieses sittlichen Verfalls. Scheint es doch so, als ließen sich dort alle den Gläubigen selbstversagten Bedürfnisse realisieren. Der Widerspruch zwischen privaten und sozialgesellschaftlichen Interessen wird letztlich im kollektiven Feindbild der USA und den Juden aufgehoben, um den Eigensinn von Kapital und Arbeit als äußeren Gegner zu fixieren und damit zu rationalisieren. Jetzt noch was, was ich heute Morgen auch ein wenig ausgeführt habe, zur Verschmelzung des Anti-Amerikanismus und Antisemitismus im Feindbild Israel. Mit dem Anschlag vom 11.09.2001 auf das World Trade Center und dem modernen Islamismus verschwimmt die Differenz zwischen Anti-Amerikanismus und Antisemitismus endgültig. So erklärte Bin Laden in seiner zweiten Videobotschaft nach dem 11. September, dass der Terrorismus gegen Amerika es verdient, angepriesen zu werden, weil er eine Antwort auf das Unrecht ist und darauf abzielt, Amerika zur Beendigung seiner Unterstützung für Israel zu zwingen. Für die antiimperialistischen und islamistischen Feinde der USA verkörpern diese das global agierende Kapital erst dann vollständig, wenn hinter den USA die Juden als Drahtzieher der Wirtschaft und Politik gesehen werden. Es wird unterstellt, dass diese vermeintliche Macht der Juden erst die Existenz des Staates Israel ermöglicht. Das heißt, der Staat Israel gilt den Antisemiten und Anti-Amerikanern als künstliches Projekt, das nur durch die militärische Macht der USA gesichert wird. Und hinter diesen USA wird die Macht der Juden vermutet. Dabei verschiebt sich die Wahrnehmung des Antisemiten, denn hinter dem World Trade Center und den amerikanischen Institutionen wird die im Dunkeln bleibende Macht des Kapitals und Geldes vermutet, während Israel die konkrete Projektionsfläche des Antisemitismus darstellt. Sind die USA nur so lange der unheimliche Gegner, solange hinter ihrem Handeln das Handeln der Juden vermutet wird? So erscheint den Islamisten Israel nur dann unheimlich, wenn hinter seiner Existenz die Macht des amerikanischen Finanzkapitals, der Medien und der jüdischen Gemeinschaften vermutet wird. Abschließend vielleicht noch ein paar Anmerkungen. Betrachte man die Verwandtschaft und Wirkungsmächtigkeit von Anti-Amerikanismus und Antisemitismus, dann lässt sich die Notwendigkeit einer Kritik des Anti-Amerikanismus nicht leugnen. Vor allem dann nicht, wenn immer häufiger offene Genugtuung über Anschläge, wie eben zum Beispiel dem auf das World Trade Center, bekundet wird. Anstatt die Mörder von Bagdad und New York für ihre Taten verantwortlich zu machen, wird die Verantwortung für die Verbrechen den Opfern zugeschoben. Da diese mit ihrer angeblichen Macht und Arroganz erst den Hass der Täter auf sich gezogen haben sollen. Die Opfer werden für die negativen Auswirkungen auch hier der abstrakten Vergesellschaftung haftbar gemacht und die Wut der Anti-Amerikaner richtet sich eben nicht gegen ihr eigenes schlechtes Leben und noch gegen diejenigen, die das schlechte Leben gegen ein noch schlechteres Leben tauschen möchten und eben dafür bereit sind, über Leichen zu gehen. Überall dort, wo man glaubt, noch einen Funken Zweckrationalität zu erblicken, verorte man die Verantwortung für das allgemeine Elend. Wen es aber wirklich ernst damit ist, das menschliche Elend zu überwinden, der muss gerade die mörderische Ideologie des Anti-Amerikanismus benennen, stellt dieser doch zusammen mit dem Antisemitismus eines der momentan größten Bedrohungspotenziale für die menschliche Gemeinschaft dar. So, nachdem das heute Morgen relativ lang gedauert hat, mache ich hier auch Schluss. Ich wollte nur eine kurze Einführung in das Thema bringen und vielleicht kann man noch ein paar Sachen diskutieren, wenn Interesse besteht. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus